Deshalb sind wir Dicke da. Wie ein Traum, ein Traum will endlich wahr. Wir kommen, bald sind wir Dicke da. Sind wir Dicke da?